In Korea Taekwondo Heimat wird die Arbeit für Popularisierung von Taekwondo aktiv durchgeführt. Das koreanische Taekwondo-Komitee organisiert die Arbeit dazu, dass die Angehörigen der heranwachsenden Generation von der Grundschulzeit an über Taekwondo Bescheid wissen und es fleißig lernen. Vor weniger Zeit gab es einen Lehrgang für die Sportlehrer der Schulen aller Ebenen in der Stadt Pyongyang. Durch die Studienkabinette für Wissenschaft und Technik überall im ganzen Land, wie der Stadt Pyongyang, der Stadt Saribon vom Bezirk Nordhwanghae und der Stadt Suncheon vom Bezirk Südpyongan und die Experten, wird Taekwondo im großen Umfang popularisiert.